Krefeld durch Torup glich Gerlach zwar nochmal aus, doch Wedau, Wollitz und Petroski schossen dann noch einen klaren Sieg für Uerdingen heraus. Manfred Althaus für Radio Regenbogen aus Uerdingen. Die Mannheimer Adler spielten am Abend gegen die Düsseldorfer EG. 6:0 besiegten die Adler ihre Gäste. Die Adler begannen stürmisch. Knapp eine Minute war gespielt. Da hieß es bereits 1:0 für die Mannheimer. Die Düsseldorfer hatten dem Powerplay der Badener praktisch nichts entgegenzusetzen. In der Abwehr Lücken und im Sturm ohne Ideen. Die Mannheimer hingegen aggressiv und mit Spielwitz. 3:0 nach dem ersten Drittel, nach zwei Dritteln 5:0. Und François Guy machte gegen Ende dann das halbe Dutzend voll. 6:0 der Endstand. Die Adler im Aufwärtstrend haben den deutschen Meister aus Düsseldorf regelrecht vom Eis gefegt. Uli Flohl, Radio Regenbogen, Mannheim. Bei den Davidoff Swiss Indoors in Basel hat Pete Sampras erwartungsgemäß das Halbfinale erreicht. Der Weltranglistenerste schlug den Schweden Mikael Tillström glatt in 2 Sätzen mit 6:3 und 6:4. Sampras trifft nun auf den Russen Jewgeni Kafelnikov. Im zweiten Halbfinalspiel stehen sich morgen der Bielefelder Hendrik Dregmann und Jiří Novák aus Tschechien gegenüber. Die Zeit 22 Uhr und 4,5 Minuten. Radio Regenbogen mit dem Verkehrsservice. Keine Meldung. Wir wünschen gute Fahrt im Regenbogenland. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Ist wieder da. Charlie! Ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Jetzt liegt Paprika in der Luft. Hey, Charlie. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Charlie, das freut mich aber. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Nachtschwärmer. Charlie 2000. Okay, hier geht's wieder ins Wochenende. Und mein ständiger Studiogast L, grüß dich. Ah, ich glaube, das hat mein Horoskop gemeint mit Katastrophe. Wieso? Guten Abend, liebe Schuhverkäuferkollegen. Ihr kennt mich alle. Für alle, die das erste Mal einschalten, das ist ein ungeheurer schwerer Nöter. Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl Ihnen von der Legende Al Bundy. Ein cooler Kerl. Du bist der absolute Booster. Hallo Nachtschwärmer. Jede Stunde ein Gewinnspiel. CDs zu gewinnen. Und jede Menge neue Songs. Hier ist die neue Blümchen. Stern, ich hab dich gern, vergiss mich nicht. Ganz neue Blümchen. Du und ich heißt die. Also wie gesagt, jede Stunde ein Gewinnspiel und zwar immer kurz nach halb. Ja, dann grüße ich natürlich alle Blondies. Ganz besonders Kelly. Kelly 2000. Kelly, hallo, grüß dich. Vor Leuten wie dir haben mich meine Eltern gewarnt. Yeah! Listen up. You go, no go for launch. Albertino, we're go fly. Launch Control, this is Houston. We are go for launch. Music. All hits, all the time. Power Station. Und auch ganz neu aus Anlass von 35 Jahren Perry Rhodan, Science Fiction. Hallo, Nachtschwärmer. Heute ist Freitag. Um 22 Uhr heißt es Vollgas voraus. Da qualmt der Gummi. Jetzt geht's los! Disco Train 96. Dann werden wir noch die Top 100 durchgehen. Da gibt es auch zwei, drei Überraschungen. Aber Wannabe ist immer noch Nummer 1. Train. 22.17 Uhr, zwischenzeitlich. Hier geht's ins Wochenende. Na, schau mal, dann werden wir uns noch folgendem Thema zuwenden, und zwar ein richtiges Problem. Sohn von L. Bud Bundy auf der Suche nach einer Freundin. Die Post ist da. Naja, Fanpost für mich. Oh, und ich denke, wir alle wissen, was unser kleiner Handarbeiter kriegt. Selbstbefummler, neueste Ausgabe. Seine Schwester zieht ihn immer auf. Da müssen wir was dagegen tun. Bud, was machen wir? Ich habe total abgeschlossen mit Weibern. Ach komm, du darfst dir das nicht aufgeben. Wir werden heute eine kleine Aktion starten, Bud, oder? Von jetzt an ist mein Leben ohne Mädchen. Ich Nein. bin fertig damit und Na. Ich meine es diesmal. Nein, sieh, da ruft schon an. Nonstop. Das wird eine heiße Party. Showtime. Nichts für Angsthasen. Das Actionprogramm bei Radio Regenbogen. New. G-Group in syncopated style. Unsere Faxnummer 0621 3375266. Wer faxen will, Grüße faxen zum Beispiel, Absender nicht vergessen, hierher. Aber Grüße gehen nur per Fax. So, Kelly, du darfst nicht zu früh freuen, wenn wir heute deinen Bruder helfen wollen. Du darfst nicht dauernd über ihn herziehen. Er tut mir schon ganz leid, weil, wenn wir mal so sagen, ganz vorsichtig ausgedrückt, Kelly, bist du auch nicht gerade die Hellste? Hä? Das wollte ich nur hören. Aber sie hat andere Qualitäten, oder? Alles, was ich fürs Leben brauche, lerne ich aus einem Film oder von einem Typen. Genau, Kelly. Jetzt kommt die Werbung! Kapische! Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie T. Jetzt kommen erstmal die Termine von Charlie 2000. Und zwar für morgen Samstag, 28. September. Voller Disco-Stress. Zum Beispiel Friesenheim bei La Offenburg in der Sternenberghalle. In Bleichheim in der Festhalle. Das ist weiter südlich Richtung Freiburg. In Herrischried. Herrischried, das ist im Dreieck Bad Säckingen, Waldshut, Tottenhaus. Auch in der Festhalle. In Metzingen. In der Tiefgarage unter dem Rathaus. Und im Elsass in Hartmatt. Alles morgen. Und dann nicht vergessen, Mittwoch, 2. Oktober. Donnerstag ist der Feiertag. Da ist Charlie 2000 selbst in Tübingen-Hirschau, in der Stefan-Hartmann-Halle. Nach langer Zeit mal wieder. Also Mittwoch, 2. Oktober. 3. Oktober, Diskothek Spektrum, Bad Krozingen. Und Samstag, 5. Samstag in einer Woche, Horb am Neckar, Hohenberghalle. Seelbach, Nähe La, Festhalle. Und Karlsbad Ittersbach, auch Festhalle. This is the Mobile Roadshow. Jetzt geht's los! Hallo! Jetzt geht die Party richtig los. Oktoberfest, hallo und Neuvorstellung. Good evening! Hello, Scooter. Put on my Raven shoes and I boarded a plane. Touchdown in the land where the skies were blue. In the middle of the pouring rain. Everybody was happy. Energy shining down on. Feel as good as a boy can be. I'm raving, I'm raving. I'm raving till the sweat sets for down of me. I'm raving, I'm raving. But do I really feel the way I feel? Yeah! Dutch town in a land where the sky's full of blue, in the middle of the pouring rain. Everybody was happy, energy shining down on me. Yeah, I've got a first class ticket, feel as good as a boy can be. I'm raving, I'm raving. I'm raving till the sweat sets for down on me. I'm raving. Raving, I'm wearing die ganz neue Scooter. Jetzt schlackert ihr mit den Ohren. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Yeah! Hello, baby. Back to their hometown, Surf City. Jetzt kommt dann gleich das Gewinnspiel und da wirst du mich dann allein lassen, weil ich mich jetzt konzentrieren muss. Ja? Wirst du mich allein lassen, wirst du mich konzentrieren lassen, ja, oder? Du bist im Showbusiness, da brauchst du weder Talent noch Verstand. Ja, ja, das meinst du. Im Schuhbusiness ist das vielleicht möglich, aber hier, wir sind hier ganz allein, fast ich. Wir sind allein, das ist die beste Zeit, aufeinander loszugehen. Danke. Ja, jetzt sollte der Verkehr kommen, aber kommt nicht. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Schalt das Radio an. Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles an. Gewinnspiel kommt. Ja? Ja? Was? Wow! Achtung! Zündung! Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten. 0138 8000. Elf, kündige an. Wir werden gewinnen. Wir gewinnen gewaltig. Wir gewinnen in der Bandi-Tradition. Wir bescheißen, wo wir nur können. Ja. Das würde dir so passen. Nein. Das kommt raus und da bist du dran. Beschiss ist es erst, wenn du dich erwischen lässt. Ich erwische dich. Spezial. Hier ist unser Gewinnspiel. Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo,

mega starke Wochenende. Welcome ins Wochenende mit allerbester Laune. Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Das müsste aber jetzt eigentlich fast schon rein, ne? Fünf müssen wir zusammen haben. Zwischenzeitlich 22.46 Uhr in wenigen Sekunden. El, ich hatte dich doch gebeten. Halt dich ein bisschen zurück jetzt gerade. Jetzt machen wir wieder ja Probleme, ja Familie, Probleme von Bandys. Die geben mich doch gar nichts an. Daddy, wir haben nichts zu essen. Meine Unterhose hat keinen Gummizug. Ich werde dir ein paar suchen, wo dir deinen Gummizug einziehen. Gibt Freiwillige? Jede Menge. Jetzt möchte ich wissen. Das klingt in den Ohren, das geht ins Blut. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. ich habe schon jemanden in der Leitung, und zwar den Frank aus Mannheim. Frank, grüß dich. Hallo, grüß dich. Hast du 5 in der Brenn zusammenbekommen? Jo. Lass mal hören. U96. Ja. Wickfield. Genau. Cool in the Gang. Jo. Los Del Rios. Ja. Tic-Tac-Toe. Genau, Cool in the Gang lasse ich gelten, das war das Original. Hey! Super! Es fetzt, wenn man Gewinner ist, und das sind wir doch alle. Ja, genau, zack. You've got their power. You've got their power. You've got their power. You've got their power. You've got their power. You've got their power. You've got their power. You are being taken under our power to your destination. The beat goes tick, boom, bum, Billy make the beat goes tick. Boom, bum, Billy make the beat go stick. Boom, bum, Billy make the beat go stick. Boom, bum, Billy make the beat go stick. Boom, bum, Billy make the beat go stick. Boom, bum, Billy make the beat go stick. Boom, bum, Billy make the beat go stick. Boom, bum, Billy make the beat go stick. Boom, bum, Billy make the beat go stick. Boom, bum, Billy make the beat go stick. Boom, bum, Billy make show wanna dance all day. Hey. Zugeschaltet haben. Hallo, hier ist Radio Ringbum und hier geht Volldampf ins Wochenende. Show me colors of the life, beautiful and nice. Show me colors. das ist die ganz neue Masterboy, aber ich muss kurz abkürzen, weil wir jetzt erst Werbung haben. Ready, steady, ready, go! Yay! Power Radio. Hey, Sie, was wird denn das hier? Nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Ist da. 40 Hits, die man haben muss. Bravo ins 14. Absolut cool. It's party time. It's Playa time. Playa, die Clubdiskothek in Rheinfelden-Herten. Kenn ich, finde ich gut, gehe ich. Wir heben ab ins Turbo mega starke Wochenende. Schon mal, wenn es wieder aktuell ist. Und Il, was gibt's Neues? Komm, jetzt machen wir dieses Wie gut kennen Sie Ihren Partner-Quiz. Nein, damit wollen die doch nur die Männer fertig machen. Ja. Frage Nummer 1. Naja, für die musst du die Augen zumachen. Welche Farbe hat mein Haar? Rot. Frage 2. Mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen? A, Ihrer Frau oder B? B. Du hast dich wieder entlarvt, Elle. Du hast dich voll entlarvt. So, halte dich zurück. Jetzt kommen die Nachrichten, Elle. Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Und das Tittenmagazin. Ja, ja, lest das jetzt. Wir machen jetzt Nachrichten. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator, Max. Hau rein, Maxi. Das Wetter von hier wechselnd bewölkt, einzelne Schauer, Tiefstemperaturen in der Nacht 10 bis 7 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt, ebenfalls einzelne Schauer, aber nachmittags zunehmend sonnige Abschnitte und trocken. Die Höchsttemperaturen 15 bis 19 im Schwarzwald bei 11 Grad. Die weiteren Aussichten, wenig Änderung. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt gleich. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 23 Uhr. Jetzt geht's beinhart ab. Beinhart der Action. Genug Birdstock. Geil. Und sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht Bescheid gesagt. Musik. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 23 Uhr. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Hallo, Nachtschwärmer, diese Stunde wird ein Gewinnspiel, viel neue Songs und, El, was gibt's? Hey, warte! Ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen, das wurde mir versprochen. Von wem denn? Hier hast du keinen Schuhladen. Der regt mich auf, Nachtschwärmer. Ja, das habe ich auch vor. Showtime! Sie tun, was sie wollen, nie das, was sie sagen. Oh, das ist... Charlie. Ein fanatischer Gerät außer Kontrolle. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie! Aber dieser alte Knacker hat jetzt die Cosmo-Power. Experience 3. 23:07. Was machen unsere Blondies? Wie geht's denn? Habt ihr alles im Griff? Unsere Kelly ist ja wieder ganz stolz. Kelly 2000! Kelly! Ja, sie hat wieder erkannt, dass sie tolle Fähigkeiten hat. Kelly, was denn? Bei mir sind Männer schon aus dem Koma aufgewacht. Ja, Insider-Geheimtipp bei Charlie. Radio Regenbogen. Ghetto boy, ghetto boy, what you gonna do down in the ghetto boy? Bitch, your motherfuck that. Okay, man, crank that shit. Yeah, how we have radio, man? Ghetto boy. Yo, you got a problem. You got a problem. Okay, man, crank that shit. Check this out. The other night I was out at this club, all right? I'm saying, you do that. But if you get funny up in the mirror, I'll pull my glove and do something to you. Here we go. Here we go. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And the world turns. And the world turns. And a hungry little boy with a running nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Here we go, here we go. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Oh, Jesus, wait a minute, man. Can we get fucking? Let's get fucking. And his mama cries. And his mama cries. Oh, how she cries. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. And his mama cries. And his mama cries. Ghetto People featuring Elvis in the Ghetto. Im Hintergrund der gute alte liebe Elvis. So. Also, es dreht sich drum, Bud. Also, Bud, reg dich nicht auf. Ich weiß, wie man das angeht. Ich hatte es mit vielen doofen Fettklößen zu tun, als ich aufgewachsen bin. Ah. Er hat nämlich wieder eine Abfuhr bekommen. Als du aufgewachsen bist, bist du der doofe Fettkloß gewesen. Ja, das war... Und ich war es sogar gern, aber ich war nicht nur doof und fett. Ich war auch gemein. Ich war für die Leute der Horror, wie deine Mutter es für mich ist. Bud, was machen wir jetzt da? Ich mache jetzt einen letzten Versuch. Kelly, er macht nur einen Versuch. Was denn? Und zeigt er da seinen Arsch? Nein! Wenn es draußen regnet, wir sagen, was abgeht. Ungebetener Besuch, wir sind die Rettung. Die Blondine ist unmöglich. Egal, wir heitern euch auf. Pech im Leben und in der Liebe? Da helfen wir nach. Schalten Sie Ihr Radio auf. Nonstop Radio. Makes me feel like I'm in heaven. Like Noiseland heißt der Song. Summon Seconds. Only Summon. Hallo Nachtschirmer. Grüß euch. Beinharte Action. Genug Bergstoff. Geil. Und sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht Bescheid gesagt. Nostradamus, maybe in Italy. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey guys, any of you want to feel right? Any want to feel the right power? The answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow. Lass mal nicht vergessen, kurz nach halb kommt unser nächstes Gewinnspiel. Aber jetzt erstmal die Termine von Charlie 2000 on the road. Und zwar für morgen, Samstag, 28. Friesenheim, Sternenberghalle, Friesenheim, Nähe Offenburg, La. Bleichheim, Festhalle Bleichheim, Nähe Freiburg, Emmendingen. Dann Herrischried, auch in der Festhalle. Das ist im Dreieck Bad Säckingen, Tottmoos, Walzhut. Und Metzingen, Rathaus, Tiefgarage. Und da hat mir der Veranstalter durchgefragt. Kein billiger Garagenriff, soll ich sagen, ist das. Ja! Und im Elsass in Hattmatt. Dann auch schon mal, nächsten Donnerstag ist Feiertag, deswegen ist Charlie am Mittwoch, den 2. in Tübingen Hirschau in der Stefan-Hartmann-Halle. Da war ich schon öfters. Donnerstag Bad Krozingen, Spektrum. Samstag, 5.10. Horb am Neckar, Hohenberg-Halle. Seelbach, Nehela, Seelbach. Festhalle und Karlsbad Ettersbach in der Festhalle am 5. Oktober. Schon wieder eine neue Vorstellung, Station 27. Move it up, heißt es auch. Liebere, dies ist der Remix. Remix. Erst dann anschließend kommt nachher das Gewinnspiel, wenn mich der Schuhverkäufer anfangen lässt. Ja? Was tust du denn hier? Ich halte dich vom Mischpult fern und arbeite. Ach so, nennst du das hier Arbeit? Ja! 23 Uhr und 32 Minuten, Radio Regenbogen mit dem Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt. Abend, am Freitag, Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist schon wieder im Radio. So, mein Freund El und ich haben jetzt eine ganz harte Nuss für euch ausgebraten, und zwar für dieses Gewinnspiel. Also auf ein neues, Leute. Position bitte. Position. Ja, los geht's. Es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Action. Es geht los. Ja. Und das sind jetzt ein Spitzenremix für Bob Oldies. Aber ihr kennt sie alle. 5 Interpreten. Ravers, unite. Last week's here is unser Gewinnspiel. Hear the drummer get wicked. Nachspann, Schwärmer, aufpassen. Kleinste Samples gelten auch. Zum Beispiel das hier ist aus irgendeinem Song eingesampelt. And we aim to entertain you. Das ist das Gewinnspiel jetzt für Spezialisten. Hey! Ladies with an attitude, fellas ever in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Ladies with an attitude, fellas ever in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Hier ist unser Gewinnspiel. Brothers and sisters, ho ho! strike a pose, there's nothing to it. Jetzt möchte ich's wissen. Ruf mich an. Mobile or radio DJ. Hey, yo, who's it now? Let it roll, get bold. Sind wieder mal herausgefallen. Diego, tut mir leid und die alle anderen. Aber jetzt habe ich in der Leitung den Mike aus Heidelberg. Mike, grüß dich. Hallo. Bist du auch so ein richtiger Nachtschwärmer? Ja, natürlich. Mike, ich möchte. Wunderbar. Ich möchte jetzt von dir fünf Interpreten und dann möchte ich noch eine Zusatzfrage, die wir dir stellen. Da bist du der absolute King heute Abend. Also lass mal hören. Okay, also Madonna, Michael Jackson, The Sweet, CNC Music Factory und Katharina and the Waves. Ja, genau! So, und jetzt kommt die Zusatzfrage, Mike. Ich lasse dir jetzt was einspielen aus einem Film und du sagst mir den Regisseur, ja? Wir werden nicht ohne zu kämpfen vergehen. Wir werden überleben. Wir werden weiterleben. Heute feiern wir gemeinsam unseren Independence Day. Ja, wie heißt der Regisseur? Das ist ein Deutscher. Das ist ein Deutscher. Oh yeah. Muss ja, passen. Liegt es auf der. Musste passen? Schade. Nee, Musik schade. Ist mein Favorit. Gut, okay, dann lassen wir es bei der Musik. Der nächste, der wird es dann beantworten. Okay, bleib jo. Dran bitte. Hey! Wahnsinn. Irre. Super. New disco play. Disco play. Was ist das für ein Sender? Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender dann? Ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Sag mal schon mal, DJ Bobo ist von Platz 13 auf 3 gestiegen. Das ist für mich ein Anlass, DJ Bobo Spezial. DJ Exclusive. Remix. Hello, this is DJ Bobo. Dance with me. Wanna rock your body. Wanna rock your body. Wanna rock your body. Wanna rock your soul. Spezial. DJ Bobo. Jede Menge an und sagen wir den Regisseur, bitte erst denn beim nächsten Gewinnspiel stelle ich diese Zusatzfrage. Bobo Spezial für Nachtschwimmer bei Radio Regenbogen. Glory day. Stand up for the rules and pray. We can make it a better place. Erfolg von 13 auf Platz 3, DJ Bubble. So, das hätten wir. Schwabikowski. Weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Chartertech. Hey, du bist Uwe Kroke. Und du Mike Diehl. Montags bis Freitags zwischen 13 und 15 Uhr. Radio Regenbogen Chartertech. Endlich sind sie da. Am Nachmittag, Radio, am Sonntag, Radio Regenbogen. Die heiße Spur. Sie sind dem Traum ihrer schlaflosen Nächte begegnet? Sie waren zu feige, ihn anzusprechen? Keine Panik. Wir helfen suchen. Die heiße Spur. Jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr. Mit freundlicher Unterstützung von Sperrmüll. Gehen Sie in die Mitte Ihres Hauses. Es gibt nichts. Er kommt! Was ihn wirklich aufhalten kann. Das ist total verrückt! Radio! Oh, oh, oh! ist die aktuelle Mark. Oh. Mein Thema, Bud Bundy ohne Freundin. Was tut ihr dagegen? L. Bud, was meinst du? Tja, ich bin scharf und bereit. Jetzt gehe ich los und suche mir ein Baby. Ja, mach das. Du findest nicht mal beim Gynäkologen eine Frau. Ja. Ich wollte, dass ich vor dir was zum Knutschen habe. Wir wollen mal abwarten. L, was sagst du dazu zu deinem Sohn? Was ist dir wichtiger, Liebe oder Geld? Na, Geld, damit kann man Liebe kaufen. Ah, noch schon mal bei dieser Erziehung. Kelly, Schwesterherz, was sagst du dazu? Ja, und er stinkt. Was denn, was denn? Naja, das ist nicht fair. Er verwest. Aber er ist halt über das Verfallsdatum hinaus. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit ihrem Moderator. Max, das ist der liebe, gute Max. Maximal überwältigend. Kurz vor 12 das Wetter von hier. Pardon, kurz vor 24 Uhr das Wetter von hier. Wechselnde Bewölkung, einzelne Schauer in der Nacht. Tiefstemperaturen 7 bis 10 Grad. Am Tag sieht es zunächst nicht anders aus. Wechselnd bewölkt und Schauer heißt es. Auch für den Vormittag erst am Nachmittag zunehmende sonnige Abschnitte. Dabei ist es auch trocken. Höchsttemperaturen 15 bis 19 im Schwarzwald um 11 Grad. Die weiteren Aussichten, wenig Änderung. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 24 Uhr. Schalte um ins Schlafzimmer zu meinem Freund. Du, Al, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin scharf wie der Teufel. Bin ich auch, aber ich belästige dich nicht damit, oder? Al, auf. Es hat keinen Sinn, das Unvermeidliche aufzuschieben. Allerdings sind die Kinder oben, also sollten wir es vielleicht nicht oben machen. Du weißt schon, wegen deiner Schreierei und so. Das war nur deine Schuld, Al. Du hast schließlich das Licht angemacht. Hey, werfen wir doch keine Steine auf diese romantische Nacht. Also, es ist gleich soweit. Geh schon mal in den Keller runter und blass die Luftmatratze auf. Ich schieb mir ein paar Pillen rein und komm gleich. Die Zeit 0 Uhr und 2,5 Minuten. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Mach dir jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik? Yeah. Dann schalt dein Radio endlich ein. Na, na, na, na. Fußgänger auf der Autobahn. Das traue ich dir ernst zu. Du was? Kannst mich ansehen und sowas ernsthaft fragen? Ja, das traue ich dir echt zu, du Schuhverkäufer. Wo ist mein Gewehr? Jetzt ist er sauer. Ruhe, El, Ruhe. Wo ist mein Gewehr? Dem blase ich seinen verdammten Kopf runter. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hallo, Nachtschwärmer. habe schon wieder 1000 Faxe bekommen. Ich muss mal anfangen, sonst komme ich nicht raum. Ich grüße den CB, Funkverein, Charlie, Tango, Ludwigsburg, Dirk, Roadrunner, 01, Virus, OBI, Weiblingen, Freddy und meine Freundin Sandra, die er ganz lieb hat, Steven. Und hallo, ich bin der Klaus aus Waldbronn. Ich möchte Marc und alle, die ich kenne, grüßen. Da hat noch ein Blondinenwitz draufgeschrieben, den bringe ich noch vielleicht. Ja, Tino Häusermann aus Egliswil. Möchte die jetzt zuhörende Melanie Urech fragen, ob sie mit ihm gehen will. Naja, also so weit geht's mal auch nicht. So, ich, Michael aus Freudenstadt, grüße Frank, Mark, Gregor aus Horb, Niki sowie Jochen. Wünsche mir das neue Lied von Scooter. Das habe ich schon gebracht, bringe ich aber nochmal. So, hallo Charlie, letzter Versuch. Wenn es nicht klappt, bringe ich mein Radio um. Grüße meine Kollegen Ignaz, Nase, Mütze, Nikolaus, KBD, Flip, Storch, Eskimo, Schorschen, die rote Grütze, Bottich, Chuck und das Mädchen Simone. Gruß Trude, woher ist denn das? Aus Remchingen, aha. Zwischenzeitlich 0 Uhr und 8. Hallo Nachtschwärmer, hier geht's ins Wochenende und zwar bei jedem Wetter immer volle Kanne. Und wie gesagt, heute haben wir das Problem mit El, seinem Sohn, weil ich konnte das nicht mehr erklären, aber ich glaube, da tut sich nicht viel, oder? El, was meinst du? Meinst du, das sind deine Kinder halt einfach? Ja, Kelly ist eine junge Frau und Bud ist ein Spanner. Wir müssen da was machen. Warum nimmt eigentlich jeder an, ich bin noch Jungfrau? Ja, deine Schwester sagt's. Bin ich nicht. Könnte eine Jungfrau Ihnen die Vornamen und Hobbys aller Playmates des Jahres der letzten 10 Jahre sagen? Ich hab schon was mitgemacht. Ich kenne den weiblichen Körper wie meine eigene Hand. Ich meine, den Rücken meiner Hand. Ja, ja, ja. El, komm, sprechen wir ein paar tröstende Worte, dann haken wir das Thema ab, deinen Sohn, ha? Sohn, vergiss das bitte nie. Du hast 2 Hände. Nein, danke, nein. Dad. Ich mach Gebrauch davon. Genug ist genug. Da schlägt er dem fast die Krone ins Gesicht. Ich möchte nur wissen, wer hier verantwortlich ist. Vollkommen unmöglich. Aufhören! Ist es vorbei? Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch jemand Radio hört. My money. So when the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club, was jumping. Introduced myself as Low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm on fire. Took her to the hotel, she said, you're the king. I said, be my queen, if you know what I mean, and let's do the wild thing. Wild thing. Shopping at the mall, looking for some gear to buy. I thought this girl she gonna rock my world, and I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, "You have plans for the night?" I said, "Hopefully if things go well, I'll be with you tonight." So we journeyed to a house. One thing led to another. I get in the door, I go hit the floor, looked up and it was a mother. I didn't know what to say. I was hanging by a string. She said, "Hey you too, I was once like you and I like to do the wild thing." Let's do it. Oh, yeah. Ah, mach schon mal, was habe ich mich da eingelassen? Kelly, gib doch Ruhe jetzt mit deinem Bruder. Du machst ihn immer fertiger hier. Ja. Das ist das Fass, das den Boden ins Gesicht schlägt. Ja. Oh, übrigens hat das Jugendamt angerufen. Die Medaille für Enthaltsamkeit ist gekommen. Ja. Sieh dir mein Leben an. Ich krieg's nicht. Ich bin so niedlich. Ja. Ich hab die Arme, die Brust.

Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. It's only Charlie 10,000, and right on there. Wow! Hier sind nochmal die Termine von Charlie 2000. Und zwar zum einen heute, Samstag, 28. Einlass 20 Uhr, jeweils 10 Mark Eintritt. Friesenheim, Nähe Lahr. Sternenberghalle. Bleichheim, Nähe Emmendingen-Freiburg. Festhalle Bleichheim. Herrischried. Auch Festhalle. Dreieck Bad Zeckingen, Tottmoos-Waldshut ist das. Und Metzingen. Tiefgarage unterm Rathaus. Metzingen. Und wenn es das Hartmann. Da ist noch zufällig das Dorffest. Da geht also der Punk ab. Und dann nicht vergessen, nächsten Mittwoch, Nachtschwärmer. Donnerstag ist nämlich Feiertag. Oh. Mittwoch, 2. Oktober, Tübingen, Herschau. Stefan Hartmann, Halle. Da bin ich selbst. Und Samstag, 5. Oktober, Horb am Neckar, Hohenberghalle. Seelbach, Nela, Festhalle. Etersbach, Karlsbad, Etersbach in der Festhalle. Voll der Disco-Stress. Try to show them what we make and listen the place on which we hear. Und Donnerstag, 3. Oktober, Diskothek Spektrum, Bad Krozingen. Habe ganz vergessen. We are the greatest on the road. On the road again. Am Auto again. This is the Mobile Moon Show. DJ Dave Davies, Transfiguration. Kelly, was gibt's? Hi, ich finde, wir müssen reden. Wegen Bad oder wie? Oder du was? Bist mein Manager. Du bist dafür da, mir Türen zu öffnen. Oder wofür zahle ich dir 55%? Ey, das geht doch niemand was an, Kelly. Das muss ich jetzt gleich verraten, ja. 0 Uhr und 31 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Alle, die sich zugeschaltet haben. Hallo Nachtschwärmer! Party Power zum Abtanzen. Ohoho. Und jetzt kommt sie. Und jetzt in dieser Show. Die Todesgeile übernommen. Das Wahnsinnsteil. Total krass. Völlig ausgetroppt. Und jetzt in dieser Show. Der absolute Überhang. One, two, three, four. Gewinnspiel an, bitte. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Ey, du stehst kurz vorm Rausch, Messia. Konzentriert euch! Und jetzt alle auf Anfang! Position! Ja, jetzt aber! Ey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty. Warte mal, jetzt machen wir das Spezial. 6 Minuten lang ist dieser Zusammenschnitt jetzt. Und ich möchte 5 Interpreten davon. Und jetzt wird gespielt. 1, 2... Los jetzt, Leute, es ist soweit. Ladies und Gentlemen, das Spiel geht los. Der Gewinner erhält alles. Und da sind wieder Oldies drin, jetzt will ich es ganz hart und scharf machen. Auf geht's! 018 Sachshausen. Jedes Sample genügt mir. Sound ceased. Stand by for action. Or with the program. Ladies and gentlemen, you will experience sound in motion. Hier ist unser Gewinnspiel. Aufpassen, noch schwärmer. Back to the music. Kleinste Samples sind jetzt gleich zu hören. Und die gehören zu irgendeinem Song. Okay, roll the drums. Wie sieht's aus, Nachschwärmer? Habt ihr fünf zusammen? Yay! Hier kommt keiner raus, der nicht geheult hat. Das halte ich im Kopf nicht aus. Aufhören! Das ist ja peinlich. Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Da bin ich jetzt echt gespannt. Das ist bestimmt eine harte Nuss, oder? Jetzt habe ich in der Leitung den Mike aus Karlsbad-Spielberg. Mike, grüß dich. Ja, hallo. Charlie, grüß dich. Nee, Karlsruhe, für alle, die es nicht wissen. Mike, 5 in der Brenn, war das jetzt schwierig, oder? Oh, ja, es geht so. Alternativ mal gefragt, wie alt bist du? Ich bin 29. Gut, dann musst du es wissen. Also, ja. Sag mal los. Ich habe da einmal Genesis bzw. The Collins. Richtig, das war das Erste. Jan Hammer, Sean Miami Vice. Ja. Milli Vanilli. Genau. Michael Jackson. Super. Double, Tina Turner. Super. Sag schon, ja. Hätte ich das auch gewusst. Yeah. Spitze. Mike hat gewonnen. Da-da. Sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Radio. Oh!

Frage. Zweite Frage, wer ist dieser Mann? Im Regional-Highschool-Football? Wer schaffte da 4 Touchdowns in einem Spiel für Polk High School in den Chicago-Stadtmeisterschaften? Ruf mich an, 018-8000. Power Radio. Everybody, shaking your body. Let's go. Shaking your body. Everybody. King touch tune. Let's do it now. Du bist arg enttäuscht mit deinem Sohn, der so ein Nachzügler ist und keine Freundin findet. Ne? Große Enttäuschung für meinen Freund, oder? Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. Komm, dann gib deinem Sohn eine Arbeit, die ihn ausfüllt. Und Sohn, für dich habe ich noch eine wichtigere Aufgabe. Du gehst und holst mir 50 Pfund Mist. Oh, und Bart, ich will eine Jumbo-Packung Tampons. Und vergiss meine Hämorrhoidensalbe nicht. Will jemand irgendwas Peinliches, wenn ich schon gehe? Nein, niemand. Schätzchen auch. Wir haben jetzt gleich wieder Aktuelles und dann bin ich nachher natürlich gleich wieder da. Und in der nächsten Stunde wird es noch bunter. Zum Beispiel, wenn L seine Angetraute fragt: Hast du deinen Massagestab wieder unter der Couch versteckt? Nein, er ist wieder im Geschäft. Ich lasse einen Turbo einbauen. Was haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Kurz vor 1 das Wetter von hier. In der Nacht wechseln bewölkt, einzelne Schauer, Tiefstemperaturen 10 bis 7 Grad. Am Tage sieht's ähnlich aus, zunächst wechseln bewölkt und Schauer, erst nachmittags zunehmend sonnige Abschnitte und dabei ist es auch trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 im Schwarzwald bei 11 Grad. Die weiteren Aussichten, wenig Änderung. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 1 Uhr mit Max Lehrer. Die US-Chefdelegierte bei den Vereinten Nationen Albright hat vor einer einseitigen Verurteilung einer Partei in der jüngsten Nahostkrise gewarnt. In einer Sondersitzung des Weltsicherheitsrats in New York sagte Albright außerdem, Israelis und Palästinenser sollten dazu ermuntert werden, den Friedensprozess wiederherzustellen. Außenminister Kinkel hat im Sicherheitsrat ein schnellstmögliches Treffen von Israels Ministerpräsident Netanyahu und PLO-Chef Arafat gefordert. Israels Regierungschef Netanyahu hat die Palästinenser für die jüngsten kriegerischen Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Er sagte, Israel habe das Recht, sich gegen Gewalt zur Wehr zu setzen. Die Lage in den von Israel besetzten Gebieten und in Ost-Jerusalem hat sich weiter verschärft. Wieder gab es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Führende CDU-Sozialpolitiker haben den Metallarbeitgebern Rechtsbruch bei der Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vorgeworfen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Geisler, sprach sogar von verfassungswidrigem Verhalten. Unterdessen gehen die Proteste in den Betrieben weiter. Auch für die rund 80.000 Beschäftigten im Hamburger Einzelhandel ist der Tarifabschluss unter Dach und Fach. In der 10. Verhandlungsrunde einigten sich die Tarifparteien nach 10 Ringen auf einen Abschluss nach dem bayerischen Modell. Das teilte die Gewerkschaft HBV mit. Dazu gehören Gehaltserhöhungen von 1,85% und 20-prozentige Zeitzuschläge für die längeren Ladenöffnungszeiten. Auf Millionen Mitglieder mehrerer Ersatz- und Betriebskassen kommen vermutlich noch in diesem Jahr drastische Beitragserhöhungen zu. Nach Informationen des Hamburger Abendblattes wollen diese Kassen voraussichtlich ab Dezember ihre Beiträge um... Die Zeit, 1 Uhr und 3 Minuten. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleib immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammen... Hoho, Nachschwimmer! Freund, ein guter Freund, ein guter Freund, hoho, das ist der größte Schatz in mir. Charlie. Ein Wahnsinns-Powerplay. Gehen Sie in die Mitte Ihres Hauses. Es gibt nichts, er kommt, was ihn wirklich aufhalten kann. Das total verrückte... So, jetzt machen wir eine Tanzrazzia im Hass. Eine Hassrazzia. Los geht's. Und links, zwei, drei, vier, Hassmusik. Rechts, zwei, drei, vier, Hassmusik. Und links, zwei, drei, vier, Hassmusik. Rechts, zwei, drei, vier, Hassmusik. Und links, zwei, drei, vier, Hassmusik. Rechts, zwei, drei, vier, Hassmusik. Hallo, ich bin Peter, euer Helmut. Also, auch ich kann heute mal wieder nur sagen, heute Abend kommt wieder euer Charlie 2000. Und ich muss sagen, das wird bestimmt wieder mal super. Was meinst du dazu, Rudi? Ja, also ich kann das nur sagen, das ist wieder mal bestimmt eine tolle Show. Die Lösung musste heißen Roland Emmerich und El Bandi. Und der Preis ging an Marcel Jordan nach Gemrickheim bei Ludwigsburg in der Nähe im Württembergischen. Danke fürs Mitmachen. Hallo Nachtschwärmer, Oktoberfest, Freunde! 30, ja? Natural Born. Von 22 bis um 2 ist der liebe Charlie hier bei Radio Regenbogen. Mir macht es immer riesig Spaß, meinen Schuhverkäufer rund zu machen. Ja, Digga, falls hier, oder? Ey, du Fuzzi! Was denn, ey? Das Radio ist die letzte Scheiße. Jetzt fliegst du gleich raus. Jetzt werden wir uns mit den Blondinen beschäftigen, besonders mit der Kelly. Kelly, wie war das? Lass uns mir erzählen. Du willst eine Filmrolle annehmen und hast dich beworben. Ein Catering oder irgendwie, oder was, ha? Aber der Kerl ist echt blöd. Warum? Er hat mich 30 Mal umziehen lassen, bevor er sich entschieden hat. Und dann hat er dich nicht genommen, oder wie? Also mal ehrlich, was hat die, was ich nicht habe? Kurz gesagt, das Problem mit deiner Schauspielkarriere ist, du bist beschissen. Ne, null. Für was du dich bewerben solltest, ist die Tussi, die sagt, solltest du unter 18 sein, häng bitte gleich auf. Kelly, ja, jetzt hat es wieder. Tu mir einen Gefallen. Du musst mir helfen, den Typen zu kriegen. Was ist? Funktioniert die Aufplatzbluse nicht? Du, ich hab dich nett gefragt, du kleiner Eunuch. Gib es auf, Kelly, du bist nicht sein Typ. Ich bin der Typ von jedem. Genau! Hey, Leute! Dieses ist der nackte Überwahnsinn. which will tranquilly last forever in my mind. The spell of my love. R&B, Swing My Love. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Nachtschwärmer Spezial. Jetzt geht's los. Hallo. Jetzt geht die Party richtig los. Zwei, drei, super. Was geht denn hier ab? Was für eine verrückte Party ist das eigentlich? Oh! Der Wahnsinn! Showtime! Sie tun, was sie wollen, nie das, was sie sagen. Der Verstand wabbelt, ist es nicht so? Radio Regenbogen! Ah, der Wahnsinn! Abschalten verboten! Hey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty! And I want my favorite DJ to give everybody the word. Der Wahnsinn! Immer am Rande des Abgrunds. New. Zwischendurch 1.20 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Blondies. Jetzt ist aber höchste Zeit, dass ich meinem Ruf gegenüber von den Blondinen mal wieder gerecht werde. Was passiert, wenn eine Blondine die Alzheimer'sche Krankheit bekommt? Antwort: Ihr IQ steigt. Was heißt Blondine auf Chinesisch? Antwort: Dumm Ding. Oh, ich werde immer beliebter bei den Blondinen nachschwärmen. Es wird immer besser. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einer aufblasbaren Gummipuppe? Ungefähr 2 Dosen Haarspray. Oh. Meine Herren, ist das wieder hart. Ist das wieder hart. Auch blonde Männer, oder zum Beispiel, was sagte der blonde Gast, nachdem er das Namensschild der vollbusigen Kellnerin gelesen hatte? Debbie, wie niedlich. Und wie heißt die andere? Danke. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. Hey! DJ Exclusive. Remix. Everybody gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, the holy hallelujah. Die Serie Ollis verdreht. Oh, yeah. That's what you say. Each time that I hold you this way. How can they learn respect? All they see is sex, sex, sex. Thank you. Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, guys. If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow. Jetzt noch geschwind die Termine von Charlie 2000. Heute Samstag, 28. September, abends. Einlass 20 Uhr. Friesenheim. Nähe Offenburg La in der Sternenberghalle. Bleichheim. Nähe Emmendingen. Festhalle. Herrischried. Im Dreieck Bad Säckingen, Tottmoos, Waldshut, auch Festhalle. Und Metzingen im Württembergischen. In der Tiefgarage unterm Rathaus. Und im Elsass in Hattmatt. Ach, schon mal nicht vergessen, im Württembergischen, Tübingen, Rottweil, die Gegend, Freudenstadt, Horb, Reutlingen. Und zwar am kommenden Mittwoch ist Charlie 2000 selbst in Tübingen, Hirschau, in der Stefan-Hartmann-Halle. Weil Donnerstag irgendwie Feiertag ist. Tübingen, Hirschau. 3.10. Spektrum Bad Krozingen. Dann Vorschau 5.10. Horb am Neckar, Hohenberghalle, Seelbach, Nehela, Festhalle und Karlsbad, Ittersbach, Festhalle. This is the Mobile Roadshow. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Unser Gewinnspiel ist in Vorbereitung. Was gibt's? Das hat nichts mit Schuhen zu tun. Was denn? Aber es ist eine heiße Idee. Was denn? Ich möchte selbst dabei mitwirken. Was denn? Der Titel ist Brüste. Raus hier. 1 Uhr und 32 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt. Tell Präsentiert von Blue Box, Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Blue Box Banking. Der Song ist auch ziemlich neu. Prinz Amaho, Rhythm of In My Life. Rhythm in My Life. Das Gewinnspiel steht hier. Es braucht nur noch abgefahren werden, wenn mich nicht einer aufhalten würde. Also echt, mit dir gibt's nur Probleme, ja? Oder, Schuhverkäufer? Du bist mit denen es Probleme gibt. Also ich kann das keine Minute mehr aushalten. Na gut, dann lass es einfach. Es geht um die Wurst, um den großen Preis, um alles oder wieder nichts. Alles auf die Plätze, fertig. Los, unser Gewinnspiel. Aber it's cool, man. Jetzt kommt das Gewinnspiel. All systems go. Fünf Interpreten werden gesucht. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Yeah. 1 Uhr 41. Hier sind immer noch unser Gewinnspiel. 018.8000, wer 5 in der Britten hat. Ich habe heute so viel Grüße zu verkünden, dass ich gar nicht rumkomme. Seid ihr mir arg böse, wenn ich es erst nächsten Freitag dann bringe? Ich heb mir es auf und bringe es nächsten Freitag. Ja? Ich komme nicht rum. Party Time ist eine Tat. Super. Paella. Paella. Da kriegt man so richtig Urlaubsgefühle nach Schwerna. 1.45 Uhr, jetzt möchte ich es wissen. Ein Wahnsinns Power Powerplay. Keiner macht dich mehr an. Ich grüße alle Nachtschwärmer. Charlie schwebt musikalisch immer noch über dem Regenbogen. Aber er hat ein Herz aus Gold. Oh, es ist auch sein Kopf, der mir Sorgen macht. We'll be right back. 9.48 genau. Nobody. Jetzt wollen wir mal gucken, wen wir da in der Leitung haben. Ich glaube, den Thorsten aus Mannheim. Thorsten, grüß dich. Grüß dich, Charlie. Ja, ich habe wieder so viel Mannheimer heute dran und Heidelberg und so weiter. Toll. Jetzt 5 Interpreten. Für dich eine kleine Übung wahrscheinlich. Ja, das ist DJ Dado. Genau. Culture Beat. Ja. Kardok. Ja, Night Train, ja. Ja, Double Vision. Richtig. Und German Spoon. Ho! Ja! Das ist richtig! Ho! Ganz toll! Es ist das Tollste. Es ist das Tollste. Yeah, yeah, yeah, yeah. Es ist das Tollste. Come on, baby. Es ist das Tollste. Es ist das Tollste. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Es ist das Tollste. Ist das Tollste. Es ist das Tollste. Ganz toll, alle anderen legen auf! Hey! Das ist die aktuelle Platz 15 Revolution in Paradise. Was? Die CD hat was. Kelly, steckst du dahinter? Ein kleiner Unfall, ein kleiner Betriebsunfall, oder wie? Ist schon gut. Unfälle passieren. Du bist der Beweis. Danke. Revolution Paradise, hier ist Thunder. Oh yeah. Ich schalte um ins Schlafzimmer. meinem Freund. Du, Al, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin scharf wie der Teufel. Bin ich auch, aber ich belästige dich nicht damit, oder? Al, auf. Es hat keinen Sinn, das Unvermeidliche aufzuschieben. Allerdings sind die Kinder oben, also sollten wir es vielleicht nicht oben machen. Du weißt schon, wegen deiner Schreierei und so. Das war nur deine Schuld, Al. Du hast schließlich das Licht angemacht. Hey, werfen wir doch keine Steine auf diese romantische Nacht. Also, es ist gleich soweit. Geh schon mal in den Keller runter und blass die Luftmatratze auf. Ich schieb mir ein paar Pillen rein und komm gleich. Schon bei 1.56 Uhr. Meine letzten paar Minuten brechen an. Kelly, sag mal tschüss. Ja, ja, ich gebe eine wilde Party dran. Aber wen interessiert's? Ich stinke ab. Also zieh ab und turn dich an. Tschüss, Kelly. Die läuft wieder voll neben der Kappe. Das war dann die Sendung mit Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Funk it. Allen schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Ey, willst du dich auch noch verabschieden? Komm, auf, sag noch was, ja? Gute Nacht, mein Prinz. Ja, ja. Sag gute Nacht, Superman. Gute Nacht, Nachtschwärmer. Oh, gute Nacht, Leute. In der nächsten Sendung ist mein Kollege Christopher Christmann und da gibt's auch dann Grüße. Gruß und Kuss nennt sich das. bevor wir hier Schluss machen, Kelly, du entschuldigst ihn doch noch bei deinem Bruder, dass ihm heute so böse zu ihm war, oder? Eigentlich reizt mir die Schwester von diesem Hornochsen zu sein. Oh, die ist. Das schon mal, die ist unmöglich, ja? Aber sie hat auch ihre Vorzüge, gell, vielleicht Kelly? Vielleicht bin ich einfach ein Dummsein gut. Und das muss dann wohl reichen. Ja, das ist es nämlich. Dann würde ich mich besser fühlen, wenn es auch nur einen Menschen geben würde, der dümmer ist als ich. Da werde ich keinen finden, Kelly. Nachtschwärmer. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kann so laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Kurz vor zwei das Wetter von hier. Wechselnd bewölkt, einzelne Schauer in der Nacht. Tiefstemperaturen 10 bis 7 Grad. Wechselnd bewölkt und einzelne Schauer auch am Vormittag. Erst nachmittags zunehmend sonnige Abschnitte und trocken. Die Höchsttemperaturen am Tage 15 bis 19 im Schwarzwald bei 11 Grad. Die weiteren Aussichten wenig Änderung. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 2 Uhr mit Max Lehrer. Die US-Chefdelegierte bei den Vereinten Nationen Albright hat vor einer einseitigen Verurteilung einer Partei in der jüngsten Nahostkrise gewarnt. In einer Sondersitzung des Weltsicherheitsrats in New York sagte Albright außerdem, Israelis und Palästinenser sollten dazu ermuntert werden, den Friedensprozess wiederherzustellen. Außenminister Kinkel hatte im Sicherheitsrat ein schnellstmögliches Treffen von Israels Ministerpräsident Netanyahu und PLO-Chef Arafat gefordert. Israels Regierungschef Netanyahu hat Palästinenser für die jüngste kriegerischen Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Er sagte, Israel habe das Recht, sich gegen Gewalt zur Wehr zu setzen. Die Lage in den von Israel besetzten Gebieten und in Ostjerusalem hat sich weiter verschärft. Wieder gab es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Führende CDU-Sozialpolitiker haben den Metallarbeitgebern Rechtsbruch bei der Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vorgeworfen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unfruchtfraktion im Bundestag, Geisler,